Gottes Glaub, ich bin verliebt. Ich, Gottes Glaub, ich bin verliebt. Ich, Gottes Glaub, ich bin verliebt. Ich, Gottes Glaub, ich bin verliebt. Ich, erwischt du, ich platze voller Glück. Die Welt hat sich ein Stück verrückt. Ich glaub nicht mehr an Zeit und den ganzen Scheiß. Ich glaub, ich sterbe nicht. Ich glaub, wir werden Licht. Glaub niemandem, nur dir. Bin wie hypnotisiert. Oh Gott, ich glaub, ich bin verliebt in dich. Gott, ich glaub, ich bin verliebt. Ich, Gott, ich glaub, ich bin verliebt. Ich, Gott, ich glaub, ich bin verliebt. Ich, Gott, ich glaub, ich bin verliebt. Ich, Gott, ich glaub, ich bin verliebt. Ich, wir sterben nicht, wir werden Licht, wir sterben nicht.